Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5, Dresden, den 20. November 94. Die goethischen Briefe habe ich mit vieler Freude gelesen und das Herdersche Billett beinahe mit Indignation. Was ist das für eine Armseligkeit, andere Vorstellungsarten neben der seinigen nicht dulden zu können und aus Selbstgefälligkeit sich gegen fremdes Verdienst zu verblenden? Fand er denn nichts mehr in deinen Briefen als kantische Ideen? Und wenn er auch mit Kanten nicht übereinstimmt, kann er wohl den hohen Charakter seiner Art zu philosophieren verkennen, wenn er irgendeines unbefangenen Urteils fähig ist, denn Stumpfheit ist nicht sein Fehler. Garvens Brief ist das Geschwätz eines Kranken. Fast sollte man glauben, er hätte sich Mühe gegeben, die platteste und trivialste Seite des Gegenstandes herauszusuchen. Wohl den Horen, dass er nichts geschickt hat. Es ist schade, dass du mir nicht Goethens Elegien und Epistel im Manuskript mitteilen kannst. Er scheint sich recht eifrig für die Horen zu interessieren. Wenn du und er nur fleißig seid, so ist mir für das Journal nicht bange. Ich glaube, dass für mich noch manches über Schriftstellerei zu sagen übrig bleibt, aber von dem, was meinem Aufsatze die Würze geben sollte, finde ich so viel in deinem letzten Briefe, dass ich jetzt, bis man diesen Brief ein wenig aus dem Gedächtnis habe, mit meiner Ware nicht auftreten mag. Für die Musik sammle ich jetzt an Materialien. Der Professor Erhard, der sonst in Stuttgart angestellt war, hat mir deinen Brief überbracht. Ich habe ihm Nachrichten und Vorschläge mitgeteilt, so gut ich konnte, und werde ihn noch mit einigen Personen bekannt zu machen suchen. Doch habe ich wenig Hoffnung für ihn. Was er lehren will, glaubt jeder zu können, und für den Unterricht im Schreiben gibt es hier Kanzellisten wie Sand am Meer. Bei einer Schulanstalt durfte er anfänglich mit einem sehr kleinen Gehalt Vorlieb nehmen müssen. Humboldt antwortet mir nicht, und fast fürchte ich, zu aufrichtig gewesen zu sein. Aber wer heißt ihn auch fragen? In diesem Falle habe ich zu viel Achtung für ihn, um ihm etwas anders als meine Überzeugung zu antworten. Außerdem, was ich bemerkt habe, scheint doch eine gewisse Weichheit Humboldts Fehler zu sein. Das Zarte und Feine wird ihm immer besser gelingen als das Große und Starke. Bei Fichte hingegen scheint Härte das Übergewicht zu haben. Wie findest du denn Goethens Roman? Ist er frei von einer gewissen Mattigkeit und Kälte, die ich in manchen seiner neuen Produkte bemerkt habe? Von Wallenstein hört man gar nichts mehr, auch nicht von einem Gedichte. Dein Körner. Beiliegende Anzeige lass doch ins Intelligenzblatt der Literaturzeitung einrücken und schreib mir, was es kostet. Zerschiedrig kurzweiligen Andenkens, der übrigens bei Wieland viel Glück gemacht hat, will gern inkognito ein Autor werden.